Alle Kreise und Schichten in Südkorea schätzen den Genossen Kim Jong-un hoch, der sich mit erhabener Liebe zum Volk ohne Rast und Ruhe für die Verwandlung der Demokratischen Volksrepublik Korea in einen starken sozialistischen Staat einsetzt, in dem die Träume und Ideale des Volkes in Erfüllung gehen. Verschiedene Organisationen hoben auf den Homepages hervor, es sei sehr auffallend, dass der Vorsitzende Kim Jong-un bei der staatlichen Tätigkeit immer das Volk betone und alles auf die inneren Aufgaben für die Verbesserung des Volkslebens konzentriere. Der Vorsitzende Kim Jong-un leite energisch die Arbeiten der Bereiche Wirtschaft und Volksleben vor Ort an, weil er nach seinem Ermessen, dass die Fähigkeiten der Atomwaffen des Nordens genügend demonstriert worden seien, die wirtschaftliche Entwicklung erzielen wolle. Unter großen Schlagzeilen brachten die Nachrichtenagenturen und Zeitungen die Beiträge mit verschiedenen Titeln wie »Das Verständnis für Kim Jong-un-Ära«, »Eine Politik der freundlichen Annäherung« und »Die volksverbundene Vor-Ort-Anleitung«, in denen über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un, der sich rastlos für das Glück des Volkes einsetzt, berichtet wurde. Alle Kreise und Schichten unterstreichen, die koreanische Nation habe einen weiteren herausragenden Patrioten, den Vorsitzenden Kim Jong-un, der eine Politik für das Volk betreibe. Es sei selbstverständlich, dass die Bevölkerung im Norden den Vorsitzenden Kim Jong-un als Inkarnation der Liebe und den höchsten Führer der Partei, der Armee und des Volkes hoch verehre und ihm treu folge.